Abschnitt 5 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung Teil 3. Den 2. Juli. Heute gibt's auch außer meinen Gedanken und Eindrücken noch etwas aufzuschreiben. Es ist Laura und mir ganz unbewusst und von Sir Percival völlig unerwartet ein Besuch angekommen. Wir waren alle unten in den Zimmern mit den neuen französischen Fenstern, die auf die Veranda gehen, beim Gabelfrühstück versammelt. Anmerkung der Übersetzerin: Französische Fenster werden in England solche genannt, die sich wie bei uns mit zwei Flügeln, à deux battants, nach außen oder nach innen öffnen lassen. Die englischen Fenster werden bekanntlich in ihren Rahmen vermittels eines Zugwerks in die Höhe geschoben, die Art, die man in Frankreich Fenêtre à guillotine nennt. Ende der Anmerkung der Übersetzerin. Und der Graf, der einen Appetit für Backwerk hat, wie ich ihn noch bei keinem menschlichen Wesen außer jungen Mädchen in Pensionsschulen gesehen habe, hatte uns eben amüsiert, als er voll Ernst um die 4. Zuckerpastete bat. Da trat der Diener herein und kündigte uns den Besuch an. »Mr. Merriman ist soeben angekommen, Sir Percival, und wünscht Sie sogleich zu sprechen.« Sir Percival fuhr zusammen und blickte den Mann mit einem Ausdrucke zorniger Unruhe an. »Mr. Merriman«, wiederholte er, als glaube er, seine Ohren müssten ihn getäuscht haben. »Jawohl, Sir Percival, Mr. Merriman aus London.« »Wo ist er?« »In der Bibliothek, Sir Percival.« Er verließ den Tisch, so wie er die letzte Antwort gehört, und eilte, ohne ein Wort zu irgendjemandem von uns zu sprechen, aus dem Zimmer. »Wer ist Mr. Merriman?« frug Laura gegen mich gewendet. »Ich habe nicht die geringste Ahnung davon«, war alles, was ich erwidern konnte. Der Graf hatte seine 4. Pastete verzehrt und war an einen Seitentisch getreten, um nach seinem boshaften Kakadu zu sehen. Er wandte sich mit dem Vogel auf der Schulter zu uns um. »Mr. Merriman ist Sir Percivals Rechtsanwalt«, sagte er ruhig. »Sir Percivals Rechtsanwalt«, es war eine vollkommen unbefangene Antwort auf Lauras Frage, und dennoch war sie unter den Umständen nicht ausreichend. Wäre Mr. Merriman ausdrücklich von seinem Klienten herbeigerufen worden, so hätte nichts Auffallendes darin gelegen, dass er die Hauptstadt verlassen, um der Aufforderung Folge zu leisten. Aber wenn ein Advokat von London nach Hampshire reist, ohne dass er dazu aufgefordert worden, und wenn seine Ankunft im Hause seines Klienten diesen ernstlich erschreckt, so darf man mit Zuversicht annehmen, dass der rechtsgelehrte Besucherüberbringer wichtiger und unerwarteter Nachrichten ist, die entweder sehr guter oder sehr schlimmer, aber auf keinen Fall alltäglicher Natur sind. Laura und ich blieben etwa noch eine Viertelstunde schweigend am Tische sitzen, in unbehaglichen Vermutungen über das, was sich zugetragen haben könne, und auf den Zufall von Sir Percivals baldiger Rückkehr wartend. Doch ließ sich davon kein Zeichen vernehmen, und wir standen auf, um das Zimmer zu verlassen. Der Graf kam mit seiner gewohnten Höflichkeit aus der Ecke, in der er seinen Kakadu gefüttert hatte, und mit dem Tiere noch immer auf der Schulter, und öffnete die Tür für uns. Laura und die Gräfin Fosco gingen zuerst hinaus. Gerade als ich im Begriffe war, ihnen zu folgen, machte er mir ein Zeichen mit der Hand, und ehe ich an ihm vorübergehen konnte, sprach er auf höchst seltsame Weise zu mir. »Ja«, sagte er ruhig, den unausgesprochenen Gedanken beantwortend, der mich in dem Augenblicke beschäftigte, als ob ich ihm denselben klar mit Worten ausgedrückt hätte. »Ja, es ist in der Tat etwas vorgefallen.« Ich war im Begriff zu entgegnen, ich habe ja nichts davon gesagt, aber der boshafte Kakadu spreizte seine Flügel aus und gab einen Schrei von sich, der mir durch alle Nerven drang, so dass ich froh war, aus der Stube zu fliehen. Am Fuße der Treppe holte ich Laura ein. Der Gedanke in ihrem Geiste war derselbe als der in dem meinigen, den Graf Fosco entdeckt hatte, und als sie sprach, waren ihre Worte beinahe das Echo der seinigen. Auch sie sagte mir im Geheimen, sie fürchte, dass etwas vorgefallen sein müsse. Ich habe noch ein paar Zeilen hinzuzufügen, ehe ich für heute Abend schließe und zu Bett gehe. Ungefähr 2 Stunden, nachdem Sir Percival vom Frühstückstische aufgestanden war, um seinen Advokaten Mr. Merryman in der Bibliothek zu empfangen, verließ ich mein Zimmer, um allein einen Spaziergang in den Anlagen zu machen. Gerade als ich am Treppenende des Korridors anlangte, öffnete sich die Tür der Bibliothek und die beiden Herren traten heraus. Da ich es für das Beste hielt, sie nicht zu stören, beschloss ich, nicht eher die Treppe hinunterzugehen, als bis sie über den Flur gegangen seien. Obgleich sie ziemlich leise miteinander sprachen, äußerten sie ihre Worte doch mit hinreichender Deutlichkeit, um zu mir heraufzudringen. »Beruhigen Sie sich vollkommen, Sir Percival«, hörte ich den Advokaten sagen, »die Sache liegt durchaus in Lady Glyde's Händen.« Ich hatte mich umgewandt, um auf ein paar Minuten in mein Zimmer zurückzukehren, aber Loras Name, von den Lippen eines Fremden ausgesprochen, ließ mich augenblicklich stillstehen. Ich glaube wohl, dass es sehr unrecht und verächtlich von mir war zu lauschen, aber wo ist in unserem ganzen Geschlechte das Weib, das sich in ihren Handlungen nach den abstrakten Grundsätzen der Ehre richten kann, wenn diese Grundsätze nach einer Richtung und ihre Liebe und die aus ihr erwachsenden Interessen nach der anderen hindeuten? Ich lauschte, und unter ähnlichen Umständen würde ich es wieder tun, ja, und zwar mit dem Ohre am Schlüssellochel, falls es mir nicht anders möglich wäre. »Sie verstehen mich doch ganz, Sir Percival«, fuhr der Advokat fort, »Lady Glyde muss in Gegenwart eines Zeugen oder, falls Sie besonders vorsichtig zu sein wünschen, in Gegenwart von 2 Zeugen ihren Namen unterschreiben, dann ihren Finger auf das Siegel legen und sagen, ich überliefere das als meine Akte und Urkunde. Falls dies in der Zeit von 1 Woche geschehen ist, wird dadurch unser Zweck vollkommen erreicht werden und alle Besorgnis beseitigt sein. Wo nicht? Was wollen Sie mit Ihrem »wo nicht« sagen?« frug Sir Percival aufgebracht. »Wenn die Sache geschehen muss, so soll sie geschehen, das verspreche ich Ihnen, Merryman.« »Ganz recht, Sir Percival, ganz recht. Aber in allen Verhandlungen gibt es 2 Alternativen, und wir Advokaten sehen Ihnen gern beiden kühn ins Gesicht. Falls durch irgendein unvorhergesehenes Hindernis die Sache sich nicht machen ließe, da denke ich, die betreffenden Parteien bewegen zu können, Wechsel auf 3 Monate anzunehmen. Wie wir aber das Geld aufnehmen sollen, wenn diese Wechsel fallen? Der Teufel hol die Wechsel! Das Geld ist nur auf eine Weise zu haben, und ich wiederhole Ihnen nochmals, dass es auf diese Weise geschafft werden soll. Ein Glas Wein, Merryman, ehe Sie gehen? Danke, Sir Percival, ich habe keinen Augenblick zu verlieren, wenn ich noch zur rechten Zeit zum nächsten Zuge nach London ankommen will. Sie werden mich davon unterrichten, sobald die Übereinkunft getroffen und nicht die Vorsicht vergessen, die ich empfahl. »Natürlich nicht. Da ist das Jagdgig für Sie vor der Tür. Springen Sie hinauf. Mein Groom wird Sie im Handumdrehen nach der Station hinunterfahren. Benjamin, fahre wie toll. Wenn Mr. Merryman zu spät für diesen Zug ankommt, jag ich dich fort. Halten Sie sich fest, Merryman, und wenn Sie umgeworfen werden, vertrauen Sie dem Teufel, dass er sein Eigentum retten wird.« Mit diesem Abschiedssegen wandte Sir Percival sich um und ging in die Bibliothek zurück. Ich hatte nicht viel gehört, aber selbst das Wenige hatte mir ernstlich Unruhe verursacht. Das Etwas, was vorgefallen war, erschien mir zu klar als eine ernstliche Geldverlegenheit, und es sollte Laura obliegen, Sir Percival davon zu befreien. Die Aussicht, sie in ihres Mannes geheime Schwierigkeiten verwickelt zu sehen, erfüllte mich mit einer Angst, die wahrscheinlich durch meine Geschäftsunkenntnis und mein Misstrauen gegen Sir Percival eine übertriebene wurde. Anstatt deshalb, wie ich mir vorgenommen hatte, meinen Spaziergang zu machen, ging ich sofort nach Loras Zimmer und erzählte ihr, was ich gehört habe. Sie nahm meine schlimme Nachricht mit einer Ruhe entgegen, die mich in Erstaunen setzte. Sie weiß offenbar mehr über ihres Mannes Charakter und seine Verlegenheiten, als ich bisher vermutet habe. »Ich fürchtete es«, sagte sie, »als ich von dem fremden Herrn hörte, der gekommen war und seinen Namen nicht hatte nennen wollen. Wer glaubst du denn, dass dieser Herr war?« frug ich. »Jemand, der große Forderungen an Sir Percival hat«, entgegnete sie, »und der die Ursache von Mr. Merrimans heutigen Besuche ist.« »Weißt du etwas über diese Forderungen?« »Nein, keine Einzelheiten.« »Du wirst doch nichts unterschreiben, Laura, was du nicht zuvor gelesen hast.« »Gewiss nicht, Marian. Was ich nur immer redlicherweise tun kann, um ihm zu helfen, das will ich tun, um dein Leben, meine Schwester, und das meinige so behaglich und glücklich wie nur möglich zu machen. Aber ich will nichts in Unwissenheit tun, dessen wir uns vielleicht später einmal zu schämen hätten. Lass uns jetzt nicht weiter darüber sprechen. Du hast einen Hut auf. Wollen wir den Nachmittag zusammen in den Anlagen verträumen?« Als wir das Haus verließen, gingen wir dem nächsten Schatten zu und an der offenen Stelle zwischen den Bäumen vor dem Hause sahen wir den Grafen Fosco, der langsam im Grase auf- und abspazierte und sich in der vollen Glut des heißen Julinachmittags sonnte. Er hatte einen großen, runden Strohhut mit einem veilchenfarbenen Bande auf. Eine blaue Bluse, die auf der Brust reich mit einer weißen Stickerei verziert war, umhüllte seinen umfangreichen Körper und wurde an der Stelle, wo vielleicht ehedem seine Taille gewesen sein mochte, durch einen breiten roten Saffiangürtel festgehalten. Nanking-Beinkleider, die oberhalb der Knöchel wiederum viel schöne Stickerei zeigten, und dunkelblaue Marokkinschuhe schmückten seine unteren Extremitäten. Er sang das berühmte Lied des Figaro im Barbier von Sevilla mit jener Stimmgeläufigkeit, die so ausschließlich dem italienischen Gesangesorgane eigen ist, und spielte die Begleitung auf der Concertina, wobei er entzückt mit den Armen um sich warf und anmutig den Kopf hin und her drehte wie eine dicke Santa Cecilia, die in Männerkleidung einhermaskeratierte. »Figaro ca, Figaro la, Figaro zu, Figaro giù«, sang der Graf, indem er fröhlich die Concertina auf Armlänge von sich streckte und sich mit der Anmut und Leichtigkeit eines Figaro von 20 Jahren gegen uns verbeugte. »Verlass dich darauf, Laura, dieser Mensch weiß etwas von Sir Percivals Verlegenheit«, sagte ich, als wir aus sicherer Entfernung des Grafen Gruß zurückgaben. »Warum glaubst du das?«, fragte sie. »Wie hätte er sonst wissen sollen, dass Mr. Merriman Sir Percivals Rechtsanwalt ist?« entgegnete ich. »Und außerdem sagt er mir, ohne dass ich ein Wort der Frage an ihn gerichtet hätte, als ich nach euch das Frühstückszimmer verließ, dass etwas vorgefallen sei. Verlass dich darauf, er weiß mehr als wir von der Sache.« »Wenn auch, frage ihn nach nichts, ziehe ihn nicht in unser Vertrauen.« »Du scheinst eine entschiedene Abneigung gegen ihn zu hegen, Laura. Was hat er gesagt oder getan, um dies Gefühl zu rechtfertigen?« »Nichts, Marian. Im Gegenteil, er war die Güte und Aufmerksamkeit selbst auf unserer Heimreise und bezwang Sir Percivals leidenschaftliche Ausbrüche mehrmals auf die rücksichtsvollste Weise gegen mich. Vielleicht ist er mir unangenehm, weil er so viel mehr Macht über meinen Mann hat als ich. Es verletzt wahrscheinlich meinen Stolz, ihm für seine Vermittlung zu Dank verpflichtet zu sein. Das Einzige aber, was ich gewiss weiß, ist, dass er mir zuwider ist.« Der Rest des Tages und Abends verging ziemlich friedlich. Der Graf und ich spielten Schach. In den ersten beiden Partien ließ er sich aus Höflichkeit von mir besiegen und dann, als er sah, dass ich ihn durchschaute, bat er mich um Verzeihung und schlug mich in der nächsten nach 10 Minuten. Sir Percival erwähnte des Besuches seines Advokaten nicht ein einziges Mal während des ganzen Abends. Doch hatte entweder jenes Ereignis oder sonst irgendetwas eine auffallend günstige Veränderung in ihm hervorgebracht. Er war gegen uns alle so höflich und liebenswürdig, wie er es während seiner Probezeit in Limeridge gewesen war, und so erstaunlich aufmerksam und gütig gegen seine Frau, dass selbst die eisige Gräfin sich so weit aus ihrer Erstarrung herausriss, um ihn voll ernster Verwunderung anzublicken. Was hat dies zu bedeuten? Ich glaube, ich errate es. Ich fürchte, Laura kann es erraten, und ich bin überzeugt, dass Graf Fosco es weiß. Ich ertappte Sir Percival mehrere Male während des Abends darauf, dass er den Grafen ansah, als erwarte er in seinen Blicken Beifall zu lesen. Den 3. Juli. Ein Tag der Ereignisse. Ich hoffe und bete nur von ganzem Herzen, dass ich nicht noch hinzuzufügen haben werde und ein Tag des Unglücks. Sir Percival war über die geheimnisvolle Übereinkunft, wie der Advokat es genannt hatte, die über unseren Häuptern schwebte, nächsten Morgens beim Frühstück ebenso zurückhaltend, wie er es gestern Abend gewesen war. Eine Stunde später aber trat er in das allgemeine Wohnzimmer, wo Laura und ich in unseren Hüten auf die Gräfin Fosco warteten und frug nach dem Grafen. »Wir erwarten ihn jeden Augenblick«, sagte ich. »Die Sache ist die«, fuhr Sir Percival fort, indem er aufgeregt im Zimmer auf und ab ging, »ich habe mit Fosco und seiner Frau wegen einer bloßen Geschäftsformalität in der Bibliothek zu sprechen, und mit dir auch, Laura, auf eine Minute.« Er hielt inne und schien zum ersten Mal zu bemerken, dass wir zum Spazierengehen gerüstet waren. »Seid ihr eben hereingekommen?«, frug er, »oder wollt ihr erst ausgehen?« »Wir beabsichtigten, heute Morgen nach dem See zu gehen«, sagte Laura, »und wenn du aber etwas anderes vorzuschlagen hast...« »Nein, nein«, entgegnete er hastig, »was ich vorzuschlagen hatte, kann warten. Es wird nach dem Gabelfrühstück auch noch Zeit genug dazu sein. Ihr wollt alle nach dem See gehen? Wie? Ein guter Einfall. Wir wollen einen müßigen Morgen haben. Ich schließe mich der Gesellschaft an.« Man konnte sein Wesen nicht missverstehen, selbst wenn man sich über die mit seinem Charakter so vollkommen im Widerspruche stehende Bereitwilligkeit hätte täuschen können, mit der er seine eigenen Pläne der Bequemlichkeit anderer unterordnete. Es war ihm offenbar eine Erleichterung, einen Vorwand zu finden, um die Geschäftsformalität, deren er erwähnt, aufzuschieben. Mir sank das Herz, als ich den unvermeidlichen Schluss hieraus zog. Der Graf und seine Frau gesellten sich in diesem Augenblicke zu uns. Die Dame trug ihres Mannes gestickte Tabakstasche und einen Vorrat von Papier zur ewigen Anfertigung von Zigaretten. Der Herr, wie gewöhnlich in Bluse und Strohhut, trug die Pagode mit seinen lieben kleinen weißen Mäusen und lächelte ihnen und uns mit einer wahrhaft unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit zu. »Mit Ihrer freundlichen Erlaubnis«, sagte der Graf, »will ich meine kleine Familie hier, meine armen, lieben, harmlosen, hübschen, kleinen Mäuschen, auch mit auf den Spaziergang nehmen. Es sind Hunde im Hause, und soll ich meine verlassenen weißen Kinder der Barmherzigkeit von Hunden überlassen? Oh, niemals!« Er zirpte mit seinen kleinen weißen Kindern durch die Stäbe der Pagode väterlich zu, und dann brachen wir alle nach dem See auf. In den Anlagen schlenderte Sir Percival von uns fort. Es scheint mit zu seinem unsteten Wesen zu gehören, dass er sich bei solchen Gelegenheiten jedes Mal von seinen Gefährten trennt und während er dann allein ist, schneidet er neue Spazierstöcke für seinen eigenen Gebrauch. Er scheint schon im bloßen Schneiden und Hacken eine Unterhaltung zu finden und hat das Haus mit Spazierstöcken angefüllt, von denen er keinen einzigen zum zweiten Male benutzt. Bei dem alten Bootshause traf er wieder mit uns zusammen. Ich will die Unterhaltung, die sich entspann, nachdem wir uns alle gesetzt hatten, genau niederschreiben. Es ist, soweit sie mich selbst betrifft, eine wichtige Unterhaltung, denn sie hat mich bewogen, dem Einflusse, welchen Graf Fosco über meine Gedanken und Gefühle ausgeübt hat, ernstlich zu misstrauen und denselben für die Zukunft mit möglichster Entschlossenheit zu bekämpfen. Das Bootshaus war groß genug, um uns alle aufzunehmen, aber Sir Percival blieb draußen und hackte mit seinem kleinen Taschenbeiler an seinem letzten neuen Stocke. Wir drei Frauen fanden reichlich Platz auf der großen Bank. Laura nahm ihre Arbeit heraus und die Gräfin Fosco begann ihre Zigaretten. Ich selbst hatte wie gewöhnlich nichts zu tun. Meine Hände sind stets so ungeschickt wie Männerhände gewesen und werden es ewig bleiben. Der Graf nahm gutmütigerweise einen Sessel, der um ein Unendliches zu klein für ihn war, und schaukelte sich darauf mit dem Rücken gegen die Wand des Schuppens gelehnt, der unter seiner Wucht krachte und zitterte. Er nahm die Pagode auf den Schoß und ließ die Mäuse heraus und über seine ganze Person hinkriechen. Es sind hübsche, harmlose Tierchen, aber es ist mir gewissermaßen ein widerlicher Anblick, sie so über eines Mannes Körper hinkriechen zu sehen. Er erregt ein sonderbares, entsprechendes Kriechen in meinen eigenen Nerven und eine scheußliche Idee von Leuten, welche in Gefängnissen gestorben sind, über deren hilflose Körper die kriechenden Geschöpfe ihres Kerkers ungestört ihr Wesen treiben. Der Morgen war windig und der Himmel wolkig und die schnellen Wechsel von Licht und Schatten auf der Fläche des Sees verliehen der Aussicht etwas doppelt Wildes, Geheimnisvolles und Finsteres. »Das nennen nun einige Leute malerisch«, sagte Sir Percival mit seinem halbfertigen Stocke auf die vor uns liegende Aussicht deutend. »Ich nenne es dagegen eine Verunzierung auf dem Besitztume eines Gentlemans. Zur Zeit meines Urgroßvaters kam der See bis hier heran. Jetzt seht ihn an. Er ist an der tiefsten Stelle kaum 4 Fuß tief und besteht aus lauter Sümpfen und Pfützen. Ich wollte, ich hätte die Mittel, ihn auszutrocknen und die Stelle dann zu bepflanzen. Mein Inspektor sagt, in seinem blödsinnigen Aberglauben, er sei überzeugt, dass auf dem See, wie auf dem Toten Meere, ein Fluch lastet.« »Was meinst du, Fosco? Sieht die Stelle nicht aus wie für einen Mord gedacht, was?« »Mein guter Percival«, sagte der Graf im Tone sanfter Vorstellung, »woran denkt dein gesunder englischer Menschenverstand? Das Wasser ist ja viel zu flach, um den Leichnam zu verbergen, und hat überall Sand, um die Fußspuren des Mörders zu zeigen. Die Stelle ist meiner Ansicht nach die allerungünstigste für einen Mord, die ich je gesehen habe.« »Gewäsch«, sagte Sir Percival, wütend auf seinen Stock einhackend, »du weißt recht gut, was ich meine. Die düstere Gegend, die einsame Lage. Wenn es dir gefällig ist, mich zu verstehen, so kannst du es recht gut, wo nicht, so werde ich mir wahrhaftig nicht erst die Mühe geben, dir auseinanderzusetzen, was ich meine.« »Und warum nicht«, sagte der Graf, »wenn es sich doch in 2 Worten tun lässt? Wenn ein Narr einen Mord begehen wollte, da würde dein See wahrscheinlich der erste Ort, den er sich dazu ausersehen würde. Wollte aber ein gescheiter Mann einen Mord begehen, so wäre es der allerletzte Ort dazu. Ist das, was du sagen wolltest? Dann hast du also hiermit deine Erklärung. Nimm sie, mein guter Percival, mit deines Froskos Segen.« Laura schaute den Grafen mit einem Gesichtsausdrucke an, der ihr Missfallen an ihm etwas zu deutlich verriet, doch war er so von seinen Mäusen in Anspruch genommen, dass er dies nicht bemerkte. »Es tut mir leid zu hören, wie man diese Seeansicht mit einer so schrecklichen Idee wie der eines Mordes in Verbindung bringt«, sagte sie, »und wenn Graf Fosco Mörder klassifizieren will, so scheint er mir in der Wahl seiner Ausdrücke kein besonderes Glück gehabt zu haben. Mir scheint, dass, wenn man sie als Narren bezeichnet, man eine Nachsicht gegen sie übt, zu der sie nicht berechtigt sind. Und sie gescheite Leute zu nennen, scheint mir geradezu ein Widerspruch. Ich habe immer gehört, dass wahrhaft gescheite Menschen zugleich wahrhaft gute Menschen sind und tiefen Abscheu gegen alles Verbrechen hegen.« »Meine verehrte Dame«, sagte der Graf, »das sind herrliche Gefühle, und ich habe sie oft als Vorschriften in Schönschreibebüchern gesehen.« Er nahm eine der weißen Mäuschen und setzte sie auf seine Handfläche. Dann hielt er ihr auf seine launige Weise eine kleine Rede. »Mein lieber, hübscher, glatter, kleiner Spitzbube«, sagte er, »hier ist eine Moral für dich. Eine wahrhaft gescheite Maus ist eine wahrhaft gute Maus. Sei so gütig, dies deinen Gefährten bekannt zu machen, und nage dein Leben lang nicht wieder an den Stäben deines Käfigs.« »Es ist eine Kleinigkeit, alles ins Lächerliche zu ziehen«, sagte Laura entschlossen, »aber Sie werden es nicht ganz so leicht finden, Graf Fosco, mir ein Beispiel von einem gescheiten Manne zu geben, der ein großer Verbrecher gewesen wäre.« Der Graf zuckte mit den Achseln und lächelte Laura auf das Freundlichste an. »Sehr wahr«, sagte er, Des Narren Verbrechen ist dasjenige, welches entdeckt, und des gescheiten Mannes das, welches nicht entdeckt wird. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben könnte, so wäre es nicht mehr das eines gescheiten Mannes. Liebe Lady Glyde, Ihr gesunder englischer Verstand hat mich geschlagen. Diesmal bin ich schachmatt wie, Miss Halkamp? »Lass dich nicht verblüffen, Laura«, spottete Sir Percival, der von der Tür aus zugehört hatte. »Sage ihm auch noch, dass Verbrechen durch eigenes Verschulden des Täters entdeckt werden. Da hast du noch eine Schönschreibebuchmoral, Fosco. Verbrechen werden durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt. Welch verdammtes Gewäsch!« »Ich glaube, dass es wahr ist«, sagte Laura ruhig. Sir Percival lachte auf, so heftig, so übertrieben, dass er uns alle erschreckte, den Grafen aber am meisten. »Ich glaube dasselbe«, sagte ich, Laura zu Hilfe eilend. Sir Percival, den die Bemerkung seiner Frau in so unbegreiflichem Grade belustigt hatte, war durch die meinige in demselben Grade erzürnt. Er stieß heftig mit dem neuen Spazierstock auf den Boden und ging fort. »Dieser gute Percival«, rief der Graf ihm fröhlich nachblickend, »er ist das Opfer englischen Spleens. Aber, meine liebe Miss Halcomb, teuerste Lady Glyde, glauben Sie wirklich, dass Verbrechen durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt werden? Und du, mein Engel«, fuhr er zu seiner Gemahlin gewendet hinzu, welche noch kein Wort gesagt hatte, »glaubst du es auch?« »Ich lasse mich belehren«, entgegnete die Gräfin in einem Tone eisigen Vorwurfs gegen Laura und mich gerichtet, »ehe ich mir anmaße, in Gegenwart wohlunterrichteter Männer zu urteilen.« »Wirklich«, sagte ich, »ich weiß doch die Zeit noch, Gräfin, wo Sie die Rechte der Frauen vertraten, und eines derselben war Meinungsfreiheit.« »Wie denkst du über den Gegenstand, Graf?«, frug die Gräfin ruhig mit Anfertigung ihrer Zigaretten fortfahrend und ohne die geringste Notiz von mir zu nehmen. Der Graf streichelte eine seiner weißen Mäuse nachdenklich mit dem kleinen Finger, ehe er etwas erwiderte. »Es ist wahrhaft staunenswert«, sagte er, »wie leicht die Gesellschaft für die schlimmsten ihrer Vergehen sich durch ein Stückchen Gemeinplatz tröstet. Die Maschinerie, welche sie zur Entdeckung von Verbrechen eingesetzt hat, ist auf eine erbärmliche Weise unzureichend, und dennoch, es erfindet nur einer ein moralisches Epigramm und sage, dass es von guter Wirkung sei, und sofort wird er alles gegen die Fehler desselben verblendet haben. Also, Verbrechen werden durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt, und es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen wie... »Fragen Sie die Richter, Lady Glyde, welche in großen Städten bei Leichenschauern gegenwärtig sind, ob dies wahr sei. Fragen Sie Sekretäre, die bei Lebensversicherungsgesellschaften angestellt sind, Miss Halkamp, ob dies der Fall ist. Lesen Sie die öffentlichen Blätter. Sind nicht unter den wenigen Fällen, die ihren Weg in die Zeitungen finden, nicht Beispiele von erschlagen gefundenen Körpern, deren Mörder unentdeckt bleiben?« »Multiplizieren Sie die Fälle, welche berichtet sind, mit denen, die unberichtet bleiben, und die Leichname, die gefunden werden, mit denen, die verborgen bleiben, zu welchem Schlusse kommen Sie da? Zu folgendem, dass es ungeschickte Verbrecher gibt, die entdeckt werden, und gescheite Verbrecher, die der Entdeckung entgehen. Worin besteht das Verhehlen oder das Aufdecken eines Verbrechens? In Schlauheitsversuchen der Polizei auf der einen und des Individuums auf der anderen Seite. Wenn der Verbrecher ein brutaler, unwissender Narr ist, so siegt die Polizei in 10 Fällen 9 Mal. Ist er aber ein entschlossener, gebildeter, in hohem Grade intelligenter Mensch, so verliert die Polizei in demselben Verhältnisse. Wenn die Polizei siegt, hören sie gewöhnlich den ganzen Hergang der Sache. Verliert sie dagegen, so hören sie meistens kein Wort von der Geschichte. Und auf diese wackelige Grundlage bauen sie ihre gemütliche, moralische Maxime, dass Verbrechen durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt werden. Ja, alle Verbrechen, von denen sie etwas wissen. Wie aber steht's mit den übrigen? »Verflucht war das und sehr gut dargetan«, rief eine Stimme am Eingange des Bootshauses. Sir Percival hatte seinen Gleichmut wieder gewonnen und war zurückgekehrt, während wir dem Grafen zuhörten. »Es mag zum Teil wahr sein und ist alles sehr gut dargetan«, sagte ich, »aber ich sehe nicht ein, warum Graf Fosco den Sieg des Verbrechers über die Gesellschaft mit solchem Frohlocken feiere oder warum Sie, Sir Percival, ihm so enthusiastisch dafür applaudieren sollten.« »Hörst du es, Fosco?« sagte Sir Percival spöttisch. »Nimm meinen Rat und schließe Frieden mit deinen Zuhörern. Sage ihnen, das ist etwas Herrliches um die Tugend ist, das wird ihnen gefallen, kann ich dir versprechen.« Der Graf lachte still in sich hinein und zwei von den weißen Mäusen in seiner Weste stürzten über das Erdbeben unter derselben entsetzlich erschrocken heraus und eilten in ihren Käfig zurück. »Die Damen«, sagte er, »sollen mir von der Tugend erzählen, mein guter Percival. Sie haben darüber ein besseres Urteil als ich, denn sie wissen, was Tugend ist, und ich weiß es nicht.« »Hört ihn an«, sagte Sir Percival, »ist das nicht entsetzlich?« »Es ist wahr«, sagte der Graf ruhig, »ich bin ein Weltbürger und habe in meinem Leben schon viele verschiedene Arten von Tugend kennengelernt, dass ich jetzt in meinen alten Tagen nicht imstande bin, die rechte Sorte von der unrechten zu unterscheiden. Hier in England gibt es eine Sorte und da hinten in China eine andere. John Engländer sagt, die meine ist die echte Tugend, und John Chinese sagt, nein, die meine ist die echte. Und ich sage ja zu dem einen oder nein zu dem anderen und bin dabei über das Richtige ebenso sehr im Unklaren bei John in den Reitstiefeln wie bei John mit dem Zopfe. Ach, meine süße kleine Maus, komm und küsse mich. Wie denkst du über tugendhafte Leute, mein Mäuselinchen? Dass es Leute sind, die dich warm halten und dir reichlich zu speisen geben, gar keine schlechte Idee und jedenfalls eine verständliche. Einen Augenblick, Graf, unterbrach ich ihn. Auf Ihr Beispiel eingehend, so haben wir doch ohne Frage eine Tugend in England, die Ihnen in China fehlt. Die chinesischen Gerichtsobrigkeiten töten Tausende von unschuldigen Menschen auf irgendeinen abscheulichen, nichtigen Vorwand hin. In England sind wir von aller derartigen Schuld fern, so fürchterliche Verbrechen begehen wir nicht, wir verabscheuen sorgloses Blutvergießen von ganzem Herzen. »Ganz recht, Marian«, sagte Laura, »ein guter Gedanke und gut ausgedrückt.« »Bitte gestatten Sie, dem Grafen fortzufahren«, sagte die Gräfin mit strenger Höflichkeit. »Sie werden finden, meine Damen, dass er nie etwas sagt, wofür er nicht die vortrefflichsten Gründe hätte.« »Ich danke dir, mein Engel«, sagte der Graf. »Darf ich dir ein Bonbon anbieten?« Er nahm eine niedliche kleine Schachtel aus der Tasche und stellte sie offen auf den Tisch. »Chocolat à la Vanille«, rief dieser unerschütterliche Mann, indem er fröhlich die Schachtel schüttelte und sich rundum gegen die Gesellschaft verneigte, als ein Akt der Huldigung Foscos gegen die bezaubernde Gesellschaft. »Sei so gut und fahre fort, Graf«, sagte seine Frau mit einem tückischen Blicke auf mich. »Tu mir den Gefallen, Miss Hercombe zu widerlegen.« »Miss Hercombe ist unwiderlegbar«, entgegnete der höfliche Italiener, »das heißt, insofern sie geht. Ja, ich stimme mit ihr überein. John Bull verabscheut des Chinesen Gräueltaten. Es gibt in der Welt keinen flinkern alten Herrn als ihn, um die Fehler anderer wahrzunehmen, und keinen langsamern, wo es auf die Entdeckung seiner eigenen ankommt. Ist er aber wirklich auf seine Art so viel besser als die Leute, die er verdammt? Die englische Gesellschaft, Miss Hercombe, ist ebenso oft die Mitschuldige des Verbrechens, wie sie dessen Feindin ist. Ja, ja, das Verbrechen ist in diesem Lande gerade dasselbe, was es in anderen Ländern ist. Ebenso oft der gute Freund eines Mannes und derer, die zu ihm gehören, als es sein Feind und der ihrige ist. Ein großer Schurke sorgt für seine Frau und Kinder. Je schlechter er ist, desto lebhafter erregt er eure Teilnahme für seine Familie. Oft sorgt er auch für sich selbst. Ein ausschweifender Verschwender, der fortwährend Geld borgt, wird mehr aus seinen Freunden machen als der streng rechtliche Mann, der nur einmal in der bittersten Notwendigkeit von ihnen borgt. In ersterem Falle werden die Freunde durchaus nicht erstaunen und deshalb herhalten, im zweiten werden sie sehr überrascht sein und daher zögern, ehe sie etwas herausgeben. Ist das Gefängnis, in welchem Herr Schurke am Ende seiner Laufbahn Wohnung bekommt, ein unangenehmerer Aufenthalt als das Landarbeiterhaus, in dem Herr Biedermann am Ende der seinigen sich zurückziehen muss? Wenn John Howard Menschenfreund Elend erleichtern will, so sucht er es in Gefängnissen auf, wo es verbrecherisches Elend ist, nicht aber in den Hütten der Armut, wo es tugendhaftes Elend ist. Wer ist derjenige englische Poet, der sich die allgemeinste Teilnahme errungen, der den leichtesten Gegenstand zu pathetischer Dichtung und pathetischer Malerei abgibt? Jener charmante junge Mann, der das Leben mit einer Fälschung begann und es mit Selbstmord beendete. Euer lieber romantischer Chatterton. Welche von zwei verhungernden Nähjungfern kommt Ihrer Ansicht nach wohl am besten weg? Die, welche der Versuchung widersteht und ehrlich bleibt, oder die, welche ihr weicht und stiehlt? Ihr wisst alle recht gut, dass diese Person durch diesen Diebstahl ihr Glück macht. Es ist eine Reklame für sie von einem Ende zum anderen des gutmütigen, mildtätigen England. Und als Übertreterin eines Gebotes wird ihr geholfen, während man sie hätte verhungern lassen, solange sie das Gebot gehalten. Komm her, meine lustige kleine Maus. Hey, presto, flink! Ich verwandle dich für einen Augenblick in eine respektable Dame. Bleib hier in der Fläche meiner schrecklich großen Hand, mein Mäuschen, und höre mir zu. Du heiratest den armen Mann, den du liebst, Maus, und die eine Hälfte deiner Bekannten bemitleidet dich, während die andere dich tadelt. Jetzt aber verkaufst du dich im Gegenteil für Gold einem Manne, um den du dich keinen Pfifferling scherst, und alle deine Bekannten jubeln, und der Verwalter des öffentlichen Gottesdienstes weihet den schändlichsten aller menschlichen Handelsverträge und lächelt und grinst hernach an deinem Tische, wenn du so gütig gewesen bist, ihn zum Frühstück einzuladen. Hey, presto, flink, sei wieder eine Maus und quiekse. Denn wenn du noch länger eine Dame bliebst, so würdest du mir zunächst sagen, dass die Gesellschaft das Verbrechen verabscheute, und dann, Maus, würde ich daran zweifeln, ob deine eigenen Augen und Ohren dir wirklich von geringstem Nutzen seien. Ach, ich bin ein schlechter Mann, Lady Glyde, nicht wahr? Ich spreche aus, was andere Leute bloß denken, und wenn die ganze übrige Welt sich verschwört, die Maske für das Gesicht anzunehmen, so ist die meine die verwegene Hand, welche die plumpe Pappe hinwegreißt und die nackten Knochen darunter zeigt. Ich will mich auf meine großen Elefantenbeine erheben, ehe ich mir in ihrer unschätzbaren Meinung noch mehr Schaden tue. Ich will mich erheben und einen kleinen Spaziergang machen. Teure Dame, wie ihr vortrefflicher Sheridan sagt, ich gehe und lasse meinen Charakter in ihren Händen zurück. Er stand auf, stellte den Käfig auf den Tisch und blieb einen Augenblick, um die Mäuse in demselben zu zählen. »Eins, zwei, drei, vier«, ha, rief er mit einem Blicke des Entsetzens, »wo ins Himmels Namen ist die fünfte, die jüngste, weißeste, liebenswürdigste von allen, mein Mäuse-Benjamin?« Weder Laura noch ich waren im geringsten aufgelegt, belustigt zu sein, denn des Grafen schamloser Zynismus hatte uns einen neuen Einblick in seinen Charakter verschafft, vor dem wir beide zurückbebten. Aber der komische Schmerz eines so umfangreichen Mannes über den Verlust einer so kleinen Maus war unwiderstehlich. Wir lachten wider Willen, und als die Gräfin Fosco sich erhob und uns das Beispiel gab, das Bootshaus zu räumen, damit der Graf in dessen entlegensten Winkel Nachsuchung halten könne, standen wir ebenfalls auf, um demselben zu folgen. Ehe wir noch drei Schritte getan hatten, entdeckte des Grafen scharfes Auge schon die verlorene Maus unter dem Sitze, den wir eingenommen hatten. Er zog die Bank auf die Seite und nahm das kleine Tier in die Hand. Plötzlich aber kniete er nieder und blickte aufmerksam auf einen Flecken am Boden dicht vor ihm. Als er sich wieder aufrichtete, zitterte seine Hand so, dass er die Maus kaum in ihren Käfig zu setzen vermochte, und sein Gesicht war mit einer matten Blässe bedeckt. »Percival«, rief er flüsternd, »Percival, komm her!« Sir Percival hatte während der letzten 10 Minuten uns nicht beachtet. Er war beschäftigt gewesen, Zahlen in den Sand zu malen und sie dann mit seinem Stocke wieder zu verwischen. »Was ist jetzt los?« sagte er, unbekümmert in das Bootshaus schlendernd. »Siehst du dort nichts?« sagte der Graf, ihn mit der einen Hand zitternd am Kragen fassend und mit der anderen auf die Stelle deutend, neben welcher er die Maus wiedergefunden hatte. »Ich sehe eine Menge trockenen Sandes«, entgegnete Sir Percival, »und mitten darin einen Kotflecken.« »Kein Kot«, flüsterte der Graf, plötzlich auch die andere Hand auf Sir Percivals Kragen legend und ihn in seiner Aufregung zerrend. »Blut!« Laura stand nahe genug, um das letztere Wort, so leise es auch gesprochen war, zu hören. Sie wandte sich mit einem Blick des Schreckens zu mir. »Unsinn, mein Herz«, sagte ich, »es ist kein Grund zur Unruhe vorhanden. Es ist nichts als das Blut eines verlaufenen kleinen Hundes.« Alle waren erstaunt und richteten fragend ihre Blicke auf mich. »Woher wissen Sie das?« frug Sir Percival zuerst das Wort nehmend. »Ich fand den Hund hier im Sterben an dem Tage, wo Sie alle von der Reise ankamen«, erwiderte ich. »Das arme Tier hatte sich in die Anlagen verlaufen und wurde von Ihrem Wildwärter dafür erschossen.« »Wem gehörte der Hund?« frug Sir Percival. »Es war doch nicht einer von den meinigen.« »Versuchtest du nicht, das arme Tierchen zu retten?« frug Laura mit ernstem Gesichte. »O, gewiss, Marian, du versuchtest es doch.« »Ja«, sagte ich, »die Haushälterin und ich taten unser Möglichstes, aber der Hund war tödlich verwundet und starb uns unter den Händen.« »Wessen Hund war es?« wiederholte Sir Percival etwas gereizt. »Einer von den meinigen?« »Nein, keiner von den ihrigen.« »Wessen also? Wusste die Haushälterin es?« In dem Augenblicke, wo er die Frage tat, fiel mir ein, dass die Haushälterin gesagt hatte, Mrs. Catherick wünsche nicht, dass Sir Percival etwas von ihrem Besuch in Blackwater Park erfahre, und ich zweifelte halb an der Ratsamkeit, die Frage zu beantworten. Doch war ich in meiner Besorgnis, die allgemeine Unruhe zu beseitigen, unvorsichtigerweise zu weit gegangen, um zurückzutreten, ohne dadurch Verdacht zu erregen, der die Sache nur noch verschlimmert hätte. Es blieb mir also nichts weiter übrig, als sofort und ohne alle Rücksichtnahme auf etwaige Folgen zu antworten. »Ja«, sagte ich, »die Haushälterin kannte ihn. Sie sagte, er gehöre Mrs. Catherick.« Sir Percival war bisher mit dem Grafen innerhalb des Bootshauses geblieben, während ich von der Tür aus zu ihm sprach. Aber so wie ich Mrs. Cathericks Namen aussprach, drängte er sich ungehalten an dem Grafen vorbei und stellte sich unter dem hellen Tageslichte mir dicht gegenüber. »Wie kam die Haushälterin dazu zu wissen, dass der Hund Mrs. Catherick gehöre?« frug er, indem er die Augen mit einer finsteren Aufmerksamkeit auf die meinigen heftete, die mich halb erzürnte und halb erschreckte. »Sie wusste es«, sagte ich gelassen, »weil Mrs. Catherick den Hund mitbrachte.« »Ihn mitbrachte? Wohin brachte sie ihn mit?« »Ins Haus.« »Was zum Teufel hatte Mrs. Catherick im Hause zu tun?« Die Art und Weise, in welcher er die Frage tat, war fast noch beleidigender als die Ausdrücke, deren er sich bediente. Ich gab ihm meinen Unwillen darüber zu verstehen, indem ich mich schweigend von ihm abwandte. In demselben Augenblick legte der Graf ihm seine Hand auf die Schulter und sagte in überredendem Tone, »Mein lieber Percival, sachte, sachte.« Sir Percival blickte sich zornig um. Der Graf lächelte nur und wiederholte seine Beruhigungsformel. »Sachte, mein guter Freund, sachte.« Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. Januar 2024.